Text 21. Subversive Theorie. Die Sache selbst und ihre Geschichte. Von Johannes Anjuli. Im Wintersemester 1989 hielt Johannes Anjuli seine Abschiedsvorlesung an der Freien Universität Berlin. Beginnend mit dem alten Griechenland und dem Spartakusaufstand, über die Bauernkriege, die Renaissance und die Aufklärung hinweg, über Michael Weitling, Karl Marx und Michael Bakunin, bis in die Gegenwart hinein zeigt Anjuli, was es heißt, den Antagonismus gegen Herrschaft und Ausbeutung zu praktizieren und ihn zugleich zu denken. Hörbuch in 15 Kapiteln, heute 1789, die Revolution in der Revolution. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Die Enzyklopädie war ein Dokument der bürgerlichen Subversion, einer Subversion, die, wie alle Subversionen, nichts anderes darstellte als die Vorbereitung der kommenden, der bürgerlichen Revolution. Zu überlegen ist nun, wie innerhalb dieser Subversion der Bürger, also zur Zeit der Aufklärung, die Linken agieren und theoretisieren. Natürlich sind die Worte links oder Kommunist mit Vorsicht zu genießen. Es sind moderne Begriffe, die, was eigentlich unstatthaft ist, in die Vergangenheit projiziert werden. Andererseits jedoch ist es eine unbestreitbare Tatsache, dass es im Laufe der Weltgeschichte immer einen Kampf zweier Linien gab, wie ein inzwischen in Vergessenheit geratener Politiker und Theoretiker meinte, Mao Zedong, den Kampf zwischen einer rechten und einer linken Linie. Auch in der bürgerlichen Subversion gab es diese unbotmäßige, nach vorne drängende Linie. Es handelt sich dabei zwar nicht um ausgearbeitete Theorien, aber um Gedankenentwürfe, die getrost als kommunistisch bezeichnet werden können, mit dem Vermerk, dass es sich hier nicht um den Kommunismus handelt, der nach Begriff und Sache erst um 1830 erscheint, sondern um gesellschaftliche Entwürfe, die auf dem Prinzip des Gemeineigentums gründen. Wobei das Wesentliche ist, dass diese Entwürfe sich in vollendetem Widerspruch zum Geist der Zeit entwickeln, nämlich inmitten des Siegeszuges der kapitalistischen Produktionsweise. Im Triumphzug der Bourgeoisie kam es stets zur Subversion, innerhalb der Subversion, genau wie später in der Französischen Revolution zur Revolution innerhalb der Revolution. Man erinnere nur die Situation der Linken im Cromwellschen Revolutionsheer, die Position der Leveller um Lilburn und der Diggers um Winstanley. Zwischen den Verhältnissen im englischen Revolutionsheer und denen im Umkreise der Enzyklopädie muss gewiss unterschieden werden. Doch in beiden Fällen handelt es sich zunächst um eine Bewegung innerhalb einer anderen Bewegung. Auch die große Rebellion Cromwells war im Grunde ein Vorbote des Sieges der Bourgeoisie. Es war eine vorverlagerte Revolution, ein Ausdruck der Tatsache, dass England auf dem Weg der Kapitalisierung weit vorangeschritten war. Dies bürgerliche Element jedoch war im Cromwellschen Heer noch verborgen, überdeckt von religiösen Vorstellungen. Man darf nicht vergessen, dass die Bourgeoisie in England in der Auseinandersetzung zwischen Puritanern und Independenten zum Durchbruch gelangte. Eben deshalb traten sowohl auf Seiten der Puritaner wie auf Seiten Cromwells politische, gesellschaftliche und selbst ökonomische Vorstellungen in religiöser Verpackung auf. Dies ist der erste große Unterschied. Winstanley zum Beispiel lässt die religiöse Hülle schon fallen, mit anderen Worten, die Linke des Cromwellschen Heeres spricht schon Klartext. Und ebenso tut es die Enzyklopädie. Die Enzyklopädisten streifen die religiöse Hülle ab und reden Klartext. Man kann es auch anders ausdrücken. Die Bourgeoisie bedarf der Religion nicht mehr zur Begründung ihres Anspruchs, die gesellschaftliche Entwicklung in jeder Hinsicht zu bestimmen. Voltaire, dieser irreligiöse Geist par excellence, meinte, Religion täte zwar Not, aber nur für das einfache Volk, nicht für die Bourgeoisie, die sich freigeschwommen hat. Das Gleiche gilt für die linke Linie, die über die bürgerliche Subversion hinausdrängt. Sie braucht die Religion nicht mehr, die Religion ist passé. Das ist umso auffallender, als die meisten Vertreter dieser kommunistischen Gedanken Pfarrer waren, Landpfarrer zumeist. Ein weiterer, geschichtlich sehr bedeutsamer Unterschied liegt in einer Art Zeitverschiebung. Während Winstanley Zeitgenosse der Rebellion war, sind die linken Fraktionen der bürgerlichen Subversion ungleichzeitig. Ihre zuvor revolutionären Zeiten erarbeiteten Theorien und Projekte finden in ihrer Zeit keine reale Entsprechung. Es sind vorverlagerte Gedanken und deshalb schon besitzen sie im Gegensatz zu denen der Levellers oder der Diggers einen ausgeprägt utopischen Charakter. Während die Subversion eine Zeitgenossin der Cromwellschen Rebellion war, ist sie in der vorrevolutionären Zeit eine Bewegung, die ihre Realisierung erst später, im Verlauf der Französischen Revolution, finden wird. Die kommunistischen Schriften werden zwar gelesen und diskutiert, sie stehen aber noch links von der Realität. Und als Schriftsteller hatten sie wenig persönlichen Erfolg, denn es bestand oft wenig Klarheit über die tatsächliche Autorenschaft, die schon der Bastille wegen meist anonym bleiben mussten. Einer der wichtigsten Texte dieser Zeit, Morellis Gesetzbuch der Natur, galt zum Beispiel bis 1814 als ein Werk Diderots, und als solches wirkte es auch. Selbst Gracchus Babeuf verteidigte sich vor Gericht mit Morellis Gesetzbuch in dem festen Glauben, es stamme von Diderot. Der letzte Unterschied zu den Engländern wird durch die Verlötung der Natur mit der Ratio bedingt. Diese Verbindung brachte die Utopie zurück, ein seltsames Phänomen, denn Utopie als selbstbewusstes Unterfangen war längst in Vergessenheit geraten. Nun taucht sie wieder auf, in der Form des Romans. Stellte während der Renaissance die utopische Konstruktion einer idealen Stadt das Charakteristische der Utopie dar, so erscheint sie nun als Roman. Dahinter verbirgt sich über das Auftreten der sozialen Gestalt des Schriftstellers hinaus wahrscheinlich auch der Versuch, polizeilichen Maßnahmen zu entgehen. Das heißt, eine Form zu finden, die für die Menschen verständlich war. Diese Texte, Pamphlete und literarischen Erzeugnisse genossen nämlich nicht die Sympathie des gebildeten Publikums, trafen aber auf das starke Interesse der unteren Bevölkerungsschichten. Es waren Texte, die im Grunde nicht gelesen, sondern wie damals üblich vorgelesen wurden. Die meisten dieser subversiven Elemente waren Pfarrer oder Landpfarrer, Was weniger verblüffend ist, als es zunächst scheint, waren sie doch, um mit Antonio Gramsci zu reden, organische Intellektuelle, das heißt unmittelbar konfrontiert mit der Härte des bäuerlichen Lebens, nicht nur mit Mangel, sondern mit dem Hunger. Ihre Konfrontation mit dem Elend führte dazu, dass sich ihre Theorien im Großen und Ganzen in den Grenzen des Agrarkommunismus artikulieren. Verwunderlich ist höchstens, wie scharf ihre Kritik an Religion und Kirche ausfiel. Aber diese Landpfarrer waren ja mit der Ausbeutung der Bauern auch durch die Kirche konfrontiert. Die meisten waren jedenfalls nicht in religiösen oder pseudoreligiösen bürgerlichen Denkformen befangen. Sie waren keine Deisten, sondern erklärte Atheisten. So sagte D'Alembert über den Abbé Millier, auf seinem Grab müsse eigentlich ein Stein stehen mit der Inschrift: Hier ruht ein sehr anständiger Priester, der sterbend um Vergebung dafür bat, ein Christ gewesen zu sein. Wie die anderen Denker der Aufklärung verbindet die Subversion der Subversion Utopie und Kritik, was bei Morris und Campanella nicht vorkommt. Zwar beginnt die Utopia des Morris mit einer Kritik der Zustände des zeitgenössischen England, doch er setzt seine eigene künstliche Welt dagegen. Es handelt sich bei seiner Utopia um eine Gegendarstellung. Seine Konstruktion ist gewissermaßen autark, sie leitet sich nicht aus der Kritik ab. Anders die subversiven Franzosen, die aus der Anklage der Wirklichkeit, auf weiten Strecken handelt es sich in der Tat eher um Anklage denn um Analyse, heraus die Utopie bauen. Der utopische Gedanke wird aus dem Gegebenen entwickelt, nicht als Gegenpol des Gegebenen. Marx hat diese Denker deshalb unter dem Oberbegriff des kritisch-utopischen Kommunismus zusammengefasst. Es gibt so viele kritisch-kommunistische Utopisten im damaligen Frankreich, dass die Auswahl schwer fällt, obwohl sich ihre Gedankengänge doch gleichen. Außerdem waren sie keine Autoren im heutigen Sinne. Ihre Bücher wurden zumeist in Manuskriptform gelesen oder vorgelesen, so bei der bäuerlichen Bevölkerung und zum Teil den städtischen Unterschichten. Unter ihnen stechen drei hervor: Mably, Mellier und Morelli. Mellier lebte von 1664 bis 1729, Mably 1709 bis 1785, Morelli wurde 1715 geboren, doch niemand weiß, wo und wann er gestorben ist. Eine eigentümliche Gestalt. Man kennt zwar seine Schriften, aber sein Leben ist so gut wie unbekannt. Jean Mellier, der früheste unter den dreien, war zwar als Pfarrer zeitlebens schriftstellerisch tätig, wurde aber erst 1762 bekannt, als Voltaire einen Teil seiner Memoiren veröffentlichte. Das Testament des Abbé Mellier, später dann durch eine Veröffentlichung d'Holbach 1772. Wichtig ist, dass das Testament 1789 erschien, im Revolutionsjahr. Und in diesem Buch konnten die Revolutionäre einiges finden, das für sie von unmittelbarer Bedeutung war. Mellier, Mably und Morelli überschreiten das bürgerliche Denken, dies aber keineswegs in jakobinischer Richtung. Die Jakobiner waren zwar radikaler als die anderen bürgerlichen Revolutionäre, sie waren Petit Bourgeois und verstanden unter der Gleichheit im Gegensatz zu den Girondisten die Gleichheit aller Eigentümer als Kleineigentümer. In diesem Sinne waren sie Schüler Rousseaus, und so taucht schon am Anfang der bürgerlichen Bewegung die berühmt-berüchtigte antikapitalistische Sehnsucht des Kleinbürgertums auf. Anders Mellier und Genossen. Sie sind erstens, was ihr soziales Milieu angeht, agrarproletarisch situiert, und sie wollen zweitens die Gleichheit im Gemeineigentum. Damit war der Konflikt zwischen dem rousseauischen Kleineigentümerdenken und dem kommunistischen Denken theoretisch vorprogrammiert. Me and let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. I want your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else. Thank you. me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, won't you love? Don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love. My love is your love. And there's no love for nobody else. Diese Autoren standen in einem Widerspruch. Als Landpfarrer, als Agrarkommunisten sahen sie erstaunlicherweise nicht, dass sich das Eigentumsproblem bei den Bauern ganz anders stellte, als die Perspektive der radikalen Veränderung zunächst annehmen ließ. Zwar meldeten sich die Bauern immer wieder durch Aufstände zu Wort, doch es war sehr fraglich, ob ausgerechnet sie jene Bevölkerungsgruppe darstellten, die am stärksten am Gemeineigentum interessiert waren. Damals jedenfalls nicht, und da hatten denn auch viele Schwierigkeiten der Französischen Revolution. Der Parzellenbauer wollte nichts anderes als eben das Privateigentum an Grund und Boden. Bei Mablis ist das subversive Denken am schwächsten ausgeprägt. Er hat im Laufe seines Lebens einige Wandlungen durchgemacht, was weiter nichts Besonderes ist. Aber die seinen sind überaus charakteristisch. Wurde er doch mit seinen Widersprüchen nicht fertig, war hin und her gerissen bis an sein Lebensende. Und zwar nicht etwa zwischen früheren und späteren Positionen, zwischen eher reformistischen und eher revolutionären Tendenzen. Außerhalb Frankreichs kennt ihn kein Mensch, während er in Frankreich nach Rousseau als der bedeutendste Denker des 18. Jahrhunderts gilt. Ein Grund für Mablis Wandlung von einem reaktionären zu einem eher fortschrittlichen Denker ist mutmaßlich dem zweiten Diskurs Rousseaus über die Ursachen der Ungleichheit unter den Menschen geschuldet. Sein Denken war nicht so sehr gesellschaftlich orientiert und ökonomisch schon gar nicht, sondern er war eigentlich ein Moralist, durchaus im Sinne der Aufklärung, deren Vertreter samt und sonders Moralisten waren. Und aus dieser Perspektive begründete er die Notwendigkeit des Gemeineigentums. Der Kommunismus ist ein Postulat der Moral. Natürlich stellt auch für Mablis das Privateigentum an den Gütern der individuellen und gesellschaftlichen Reproduktion die Hauptquelle allen Übels dar. Doch das Argument dafür ist nicht etwa gesellschaftlich. Das Eigentum als ökonomisches Prinzip, sondern moralisch. Das Eigentum verderbe den Charakter. Für Mablis besteht daher die Errichtung einer besseren Gesellschaft in der Wiederherstellung der natürlichen Ordnung, in der die Erde das Erbgut aller ist. Dieser Zustand soll nicht politisch erwirkt werden, sondern durch die Stärkung der menschlichen Moral, eine im Grunde pädagogische Perspektive, die auch bei Rousseau vorkommt. Aus der Moral heraus verurteilt er die Ungleichheit. Die Ungleichheit der Reichtümer und der Lebensbedingungen, dass zum Reichtum die Lebensbedingungen hinzukommen, ist etwas Neues, zersetze den Menschen und zerstöre die natürlichen Empfindungen seines Herzens. Hier ist Aufklärung voll im Gange. Die Verbesserung der Menschen durch Erziehung und die Möglichkeit, pädagogisch eine nicht nur bessere, sondern gute Gesellschaft herbeizuführen, die ohne Eigentum auskommt, wie am Ursprung der Geschichte. Mablis polemisiert gegen die sozialen Folgen der menschlichen Verderbtheit, gegen die Überflüssigkeit vieler Wünsche, gegen die Nutzlosigkeit vieler Bedürfnisse. Dann wird er ganz modern und schlägt etwas für die damalige Zeit, eine Zeit des Fortschritts und der wirtschaftlichen Expansion, Unerhörtes vor, indem er die Überflussgesellschaft kritisiert, von der er noch durch eine ganze historische Epoche getrennt ist. Die Überflussgesellschaft gab es noch lange nicht. Mablis meinte den Überfluss der Reichen. Seine Unterscheidung zwischen wahren und falschen Bedürfnissen, dazu markiert sein Asketismus eine Position, die viele entzücken müsste. Mablis Kritik teilt alle Vorzüge und alle Nachteile dieser Perspektive. Mablis bleibt allerdings auf halbem Wege stehen. Er bekämpft das Eigentum aufs Entschiedenste, um gleich darauf festzustellen, dass es sich schlechterdings nicht abschaffen lasse. Was also sollte der Sinn der Gesetze sein? Offensichtlich der, durch gesetzliche Ordnung dafür zu sorgen, dass das Eigentum nicht weiter expandiert, dass es in seine Schranken gewiesen wird. Mablis schwankt zwischen der radikalen Negation des neuen gesellschaftlichen Prinzips, der unbedingten Akkumulation und der Tendenz, Kompromisse zu schließen. So plädiert er für gewisse zaghafte Reformen des Eigentumsverhältnisses, die man gemeinhin realistisch zu nennen pflegt. Dabei kommt jedoch etwas zum Vorschein, was wiederum vorwärts weist. Für die gesetzliche Regelung und Eindämmung des ausufernden Eigentums sei es wichtig, das Erbschaftsrecht neu zu fassen. Er fordert die Einschränkung der Testamentsfreiheit und dabei sieht er die Chance, dem Eigentum energisch zu Leibe zu rücken, ohne es restlos zu zerstören. Reform des Eigentumsprinzips also. Seine Vorschläge wirken heute natürlich etwas beschränkt. Damals waren sie es nicht. Die Auseinandersetzung um das Erbrecht ging weiter. Bakunin war der Ansicht, zwei Dinge gehörten abgeschafft: der Staat und das Erbrecht. Bei Mably vor allem findet sich zwar nicht die Abschaffung des Erbrechts, aber die Abschaffung der Freiheit des Testaments. Der Reichtum dürfe nicht innerhalb der Familie vererbt werden. Es geht um die Umverteilung der Vermögen. Ein Testament dürfe nur die Klausel enthalten, dass das Vermögen an die Bediensteten fällt oder an die Armen in den Dörfern. Gewiss merkt man dem eine gewisse Borniertheit des bürgerlichen Denkens an, aber das andere schlägt doch immer wieder durch. So sagt Mably, es gebe einen untrüglichen Maßstab, mittels dessen sich feststellen lasse, ob ein Gesetz weise sei oder nicht. Dieses Kriterium folge aus der Möglichkeit, die Gleichheit gesetzlich zu verwirklichen. Darin also, ob durch ein Gesetz die Gleichheit gefördert werde oder nicht. Das war relativ subversiv, aber eben nur relativ. Denn diese Form der Gleichheit kann durchaus in die jakobinische Vorstellung der Demokratie der Kleineigentümer einmünden. Ganz anders liegt die Sache der Subversion bei Jean Méliès. Sein Buch wurde erst posthum veröffentlicht und konnte nicht unmittelbar wirken, schon deshalb nicht, weil Méliès ein Doppelleben führte. Er war bis zu seinem Tode Pfarrer einer Gemeinde der Champagne und seine Texte erschienen entweder als Manuskript und anonym oder es waren intime Abrechnungen mit seiner eigenen Wirklichkeit als Landpfarrer. Méliès war alles andere als ein gewöhnlicher, er war ein zorniger Landpfarrer. Ein Zorn, der eindeutig die Terreur ankündigt. Alle Großen und Adligen der Erde sollen aufgehängt werden an den Gedärmen der Priester. Um seinen Zorn zu verstehen, muss man bedenken, dass er in der großen Zeit des 14. Ludwigs lebte, der schon als Fünfjähriger den Thron bestieg und von 1643 bis 1715 herrschte. Was Méliès derart aufbrachte, war die ungeheure Diskrepanz zwischen dem allen Reichtum verschlingenden Glanz des Hofes und dem abgrundtiefen Elend der Bauern, die gezwungen waren, diesen Reichtum zu produzieren. Gewiss, es gab auch reiche Privatleute in Frankreich, doch hatten sie es immer verstanden, durch Gesetz, Privileg oder Willkür so wenig Steuern zu zahlen wie möglich. Ein normales Phänomen in Gesellschaften, deren arbeitende Bevölkerung der Steuerpflicht unterliegt, während die nicht arbeitenden Schichten ihre Steuererklärung nach Gutdünken gestalten. Dies eben stieß bei Méliès auf Widerstand gegen den Hof, gegen alle Formen des Reichtums. Als Landpfarrer wurde er mit der Hungersnot unmittelbar konfrontiert. Es gab in Frankreich gerade unter dem 14. Ludwig eine Reihe dicht aufeinanderfolgender Hungerperioden. 1693, 1698 und 1709. Hungersnöte nicht in dem Sinne, dass die Leute zu wenig zu essen gehabt hätten, sondern in der Form des massenhaften Hungertodes. Nicht etwa, dass Méliès ausgesprochen modern gedacht hätte. Die gerade sich anbahnende Klassenstruktur nimmt er nicht wahr. Er sieht nicht, dass vor seinen Augen eine bürgerliche Gesellschaft im Entstehen begriffen war. Er kennt nur die Bauern, nur ihre Situation. Im Grunde vertritt er immer noch die traditionelle dichotome Unterscheidung zwischen Reich und Arm, die er allerdings begrifflich präzise fasst. Hinter den Reichen und Armen tauchen bereits die Herren und ihre Knechte auf. Das heißt das Prinzip der Verdoppelung, das dann durch Hegels Phänomenologie klassisch wird. Was ihn am tiefsten bewegt, ist die Ungleichheit. Allerdings kommt Méliès einen beachtlichen Schritt voran auf dem Weg zur begrifflich konkreteren Bestimmung des Problems. Schon bevor das gleiche Recht für alle durch die Französische Revolution zur Wirklichkeit geworden ist, erkennt er, dass die Ungleichheit mehr und anderes ist als die bloße Ungleichheit der Rechtstitel, wie er auch unter der Gleichheit mehr versteht als die juristische Gleichheit vor dem Gesetz. Wenn er die Reichen als Parasiten der Gesellschaft denunziert, wobei er im Grunde alle zu den Parasiten zählt, die nicht von ihrer eigenen Hände Arbeit leben, dabei aber diese sehr einfache Definition mit der dichotomischen Struktur vermittelt, die aus denjenigen gebildet wird, die arbeiten und denjenigen, die von der Arbeit anderer leben, so kommt schon die Ausbeutung als die eigentliche Quelle der Ungleichheit heraus. Ein Fortschritt besteht auch darin, dass Méliès keineswegs wie Mably für die Einschränkung der Bedürfnisse eintritt. Wohl deshalb nicht, weil er, unter Menschen lebend, die im Elend vegetierten, also nach Wohlstand strebten, zum Wohlstand und zur Befriedigung der Bedürfnisse eine ganz andere Einstellung haben musste. So kommt es bei Méliès, noch bevor Mably mit seiner Kritik an der Überflussgesellschaft auf den Plan tritt, zur Umkehrung dieser Kritik. Die Gleichheit soll nicht über die Reduzierung der Bedürfnisse erreicht werden, sondern durch ihre Hebung und Verallgemeinerung. Darin liegt schon die Perspektive auf die Gleichheit des Genusses, die später bei Leclerc und den Orangés aufscheint, bei der Linken der Französischen Revolution. In Sachen der Gleichheit ist stets zu beachten, dass die Wohlhabenden die Gleichheit vor dem Gesetz erfanden, dass die Petite Bourgeoisie der Sans-Culottes auf den Gedanken der gleichen Verteilung des Eigentums kam, während die unteren Schichten der Sans-Culottes sofort die Gleichheit des Genusses forderten. Neben der Gleichheit des Genusses wird als Novum auch das Recht auf Leben, und zwar auf ein gutes Leben, gefordert. Wie überaus zornig Méliès war, zeigte sich daran, dass er nicht nur die Revolte unbedingt bejahte, sondern auch den Königsmord, dass also der alte Gedanke der Monarchomachen einen neuen Parteigänger findet, eine Position, die widersprüchlich erscheint, wenn er nämlich auf der einen Seite das Recht auf Leben verkündet, auf der anderen aber die Gewalt bejaht, als die notwendig gebotene Form, die Transformation der Gesellschaft hin zur Gleichheit zu bewerkstelligen. Méliès Bejahung der Gewalt zeigt, dass seine Subversion auf den Aufstand hinausging, wovon er übrigens selbst spricht. Aufruhr ist eines seiner Lieblingswörter. Er stellte sich den Umschwung der gesellschaftlichen Entwicklung in Form einer Explosion vor, als soziale Explosion der leidenden Massen. Vielleicht wurde bei Méliès schon das Signal einer anderen Revolution geblasen, und so stammt das Folgende weder aus dem Kommunistischen Manifest noch aus dem deutschen Text der Internationale, sondern eben von Abbé Méliès: Vereinigt euch also, Völker, wenn ihr das Herz dazu habt, euch von eurem gemeinsamen Elend zu befreien. Thank you. Thank you very much. And hello. And then I teach to the suicide. Don't you make me understand me now. Sometimes you see that I'm mad. No one can always be an angel. When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let misunderstood. You know, sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. Most of the time all I have is worry, and then you're bound to see my other side. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know I never mean to take it out on you. Whoa, but life has its problems. I got more than my share. That's one thing I never wanna do, do, do, do. 'Cause I love you, baby. I'm just human. I have faults like anyone. Sometimes I think I'll spend the rest of my life regretting some simple thing that I have done. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh, oh Lord, please don't let me be misunderstood. Don't let me be misunderstood. Don't let me be misunderstood now. Das Leben Morellis dagegen ist weitgehend unbekannt geblieben. Sein Hauptwerk, das Gesetzbuch der Natur, galt lange Zeit als sein Werk Diderots. Er entwickelte sich wie Diderot von der Position der Fürstenerziehung hin zu einem noch rohen Kommunismus. Morelli erging es insofern wie Diderot, indem er seine Konversion zum subversiven Denken erst vollzog, nachdem die Fürstenaufklärung gescheitert war, und sie scheiterte beim zweiten Friedrich von Preußen. Seine erste Schrift ist Friedrich gewidmet und trägt den schönen Titel »Der Fürst, der die menschlichen Herzen entzückt«. In Wirklichkeit, und dies durchschaute Morelli alsbald, war Friedrichs Geschäft keineswegs die Verzückung menschlicher Herzen, sondern die dynastische Ausweitung Preußens. Und so kam es, dass Morelli diese seine Position aufgab, um die Utopie eines kommunistischen Gemeinwesens zu propagieren. Morelli ist unter den vielen Utopisten seiner Zeit der eigentlich originelle Kopf, denn während die anderen ihre Gedanken meist in der Form des Pamphlets vortrugen, entwickelte er eine ganz neue Form, den Roman, um die vollendete Konstruktion eines Gemeinwesens auf der Grundlage des Gemeineigentums zu erläutern. Die Gründe dieses Novums sind zum Teil aus den literarischen Einflüssen zu erklären, denen er ausgesetzt war. Ihnen ist es auch zuzuschreiben, dass er sich keine Insel mehr ausdenkt, auf der das vollendete Gemeinwesen liegt, dass er vielmehr das utopische Gemeinwesen definitiv auf der Landkarte verortet, in Peru. Dort, so meint er, sei es schon möglich, dieses Gemeinwesen zu errichten. Der Titel seines Buches erinnert geradezu an bestimmte neuere Modeerscheinungen, die man wohl Postmoderne nennt. Weisheit und Güte werden in irgendwelchen Texten irgendwelcher Häuptlinge irgendwelcher Indianerstämme gefunden, und in der Tat, so viel anders geht Morelli nicht vor, denn sein Roman heißt »Untergang der schwimmenden Inseln« oder »Königsgesang vom erlauchten Pilpay«. Pilpay ist ein Inka-Fürst. Die literarischen Vorbilder, an denen Morelli sich orientierte, lassen sich unschwer ermitteln, denn damals erschien das berühmte Buch »Geschichte der Inkas, Könige von Peru«, eine ungewöhnliche Darstellung des Inka-Reiches als kommunistischer Gesellschaft. Darin fand Morelli etwas, was wahrscheinlich historisch nicht zutrifft, ihm jedoch wichtig war. Diese kommunistische Gesellschaft gründet auf der Vernünftigkeit, Nützlichkeit und Natürlichkeit des Gemeineigentums. Ebenso wichtig waren Berichte, die aus Mexiko über die alte Aztekenkultur nach Frankreich gelangten, die im 18. Jahrhundert als ein Gemeinwesen des Gemeineigentums galt. Ob das historisch richtig ist, spielte damals keine Rolle, spielt es auch für die Geschichte der subversiven Theorie nicht. Auch der Jesuitenstaat von Paraguay, der schon Campanella beeindruckte, spielt eine Rolle dabei, Morelli zu entsprechenden Konsequenzen zu führen. Dieses Werk und sein Code de la Nature kann man, scholastisch gesprochen, als eine Art Summa, als eine romanhafte enzyklopädische Darstellung der gegen das Privateigentum gerichteten gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen Institutionen betrachten. Der Code de la Nature von 1755 war eines der meistgelesenen Bücher der Zeit, und zwar nicht beim gebildeten Publikum, sondern beim einfachen Volk in Stadt und Land, denen das Buch vorgelesen wurde. Wie populär es war, zeigt schon die Tatsache, dass schnell Neuauflagen erschienen. 1757, 1760, 1772 und 1773. Nicht etwa, dass grundsätzlich Neues darin zu lesen wäre. Er ist zwar überaus lesenswert. Morelli geht ganz genau auf die Regelung der utopischen Wirtschaft und Gesellschaft ein, macht interessante Vorschläge zur Erziehung, Doch es sind lauter schon bekannte Prinzipien. Neu ist, unter den Utopisten vielleicht, die starke Betonung der Wirtschaft. Im Code de la Nature legt er dar, dass erst die Regelung der Wirtschaft es ermöglicht, die anderen gesellschaftlichen Bereiche vernünftig zu verfassen. Auch die Eigentumsfrage wird bei Morelli differenziert behandelt. Die Utopisten sprachen zwar immer vom Gemeineigentum, aber es ging doch stark in Richtung Verteilungskommunismus. Im Grunde hegen auch Mably und Méliès die Vorstellung, dass die Produktion auch im Kommunismus individuell vor sich geht, dass danach dann die Produkte in Lagerhäuser verbracht werden, aus denen sich die Konsumenten nach Maßgabe ihrer Bedürfnisse und ohne Bezahlung holen können, wessen sie bedürfen. Das ist bei Morelli durchaus auch der Fall, obwohl er in allen Einzelheiten klug darlegt, welche Unterschiede bei der Verteilung verderblicher oder nicht verderblicher Güter auftreten. Dass er zwischen der Produktion, die gemeinsam sein soll, und der Konsumtion, die immer eine individuelle ist, unterscheidet, ist ein Fortschritt. Für ihn hat das Eigentum nur ein Recht im Rahmen des wirklichen Gebrauchs des Produkts. Das ist im Grunde kein reiner Verteilungskommunismus mehr, sondern schon die Andeutung des Produktionskommunismus, wobei die Produkte dann zwar von den Einzelnen angeeignet werden, doch aneignungsfähig ist nur, was unmittelbar gebraucht wird. Das heißt nicht, dass hier schon der Gebrauchswert im Spiel ist, denn Tauschwert war bei ihm nicht vorhanden. Doch ist zweifellos der Gedanke präsent, dass der Anspruch auf Eigentum nur in der Form des Nutznießens der gemeinschaftlich produzierten Güter bestehen kann. Morellis Zentralbegriff übrigens zeigt, wie differenziert er zu argumentieren vermochte. Während die anderen von der Gleichheit sprachen, gleich ob als Gleichheit des Eigentums oder des Genusses, erfindet er eine andere Perspektive darauf, die harmonische Ungleichheit. Das heißt nichts anderes als, die vollendete Gesellschaft kennt keine Gleichmacherei, keine nivellierende Gleichheit, sondern eine harmonisch praktizierte Ungleichheit. Morelli meint damit genau das, was später Marxens Kritik des Gothaer Programms von 1875 ausmacht. Marx kritisiert die sozialdemokratische Forderung des gleichen Lohns für alle, denn der gleiche Lohn ist schon deshalb ein ungerechter Lohn, weil die Bedürfnisse der Lohnempfänger ganz verschieden sein können. Dies rückt schon Morelli ins Zentrum. Harmonische Ungleichheit bedeutet, dass die Gleichheit nicht darin besteht, dass alle die gleichen Bedürfnisse hätten und befriedigten, sondern sie meint das gleiche Recht eines jeden, seine besonderen Bedürfnisse individuell zu befriedigen. Mit anderen Worten, Morelli meint nicht, die Individuen müssten mit gleichen Gütern gleich gesegnet sein. Er entwirft vielmehr das Bild einer durchaus fortgeschrittenen Gesellschaft, in der jedem nach seinen Bedürfnissen gegeben werden soll. Für alle Denker der Subversion innerhalb der Subversion gilt, dass sie wie schon Morris und Campanella auf dem Prinzip der Arbeitspflicht bestehen, durchaus verständlich, denn ihre Intention war gerade, die nicht arbeitenden Parasiten zu bekämpfen. Doch andererseits wird mit gleicher Werfe für die Senkung der Arbeitszeit plädiert. In einer vernünftigen Gesellschaft sollen zwar alle arbeiten, doch so wenig wie möglich. Ihre eigentliche politische Wirklichkeit sollten diese doch manchmal sehr naiven Ideen später gewinnen. Nachdem 1789 die subversive Theorie zur bürgerlichen Revolution geworden war. Hier geht es darum, in der französischen Revolution die Fortsetzung der Subversion aufzufinden. Denn in dieser Revolution und insbesondere in den Verwirklichungsversuchen der utopischen Ideen findet die Revolution in der Revolution statt. Die Fortsetzung der Subversion in der Revolution und zwar in zwei Bewegungen, die den Jakobinern beide nicht ganz geheuer waren, und schließlich von ihnen zerschlagen wurden. Zuerst die Bewegung der unteren Schichten der Sansculotten, die Bewegung der Enragés, der Zornigen und Wütenden. Dies Wort meint jemanden, der in Rage gerät. Sie wüteten und sie waren zornig auf die viel zu milde Haltung der sonst so auf die Guillotine versessenen Jakobiner gegen die Spekulanten und Reichen. So falsch schlagen sie nicht damit, denn die Großbourgeoisie hat die Terreur glänzend überstanden. Und wieder tritt ein Pfarrer auf, ein Prälat, Chacroux, der rote Prälat genannt, auch er ein zorniger Priester. Marx hielt ihn für den ersten Kommunisten im eigentlichen Sinne. Natürlich ist die Geschichtsschreibung der Nachgeborenen viel klüger und differenzierter, und so findet man auch bei Roux noch Elemente des Verteilungskommunismus, eines keineswegs nur an der Produktion orientierten Kommunismus. Neben Chacroux sind Leclerc und Le Pelletier die eigentlichen Anführer der Enragés. Die Enragés bilden sich aus den radikalsten Sektionen der Pariser Bevölkerung. Le Pelletier greift Méliès auf und sagt am 30. August 1793: Es genügt nicht, dass die französische Republik auf Gleichheit begründet ist. Darüber hinaus müssen Gesetze und Sitten dafür sorgen, die Ungleichheit im Genuss zum Schwinden zu bringen. Diese Position ist alles andere als aus der Luft gegriffen, hat ihre gesellschaftliche Raison d'être. Zum Beispiel die Ideologie des Kleinbürgers Robespierre mit dem Kult des höchsten Wesens. Er war bekanntlich ein ausgemachter Tugendbold, der die Gesellschaftspolitik an der Tugendhaftigkeit des Menschen ausrichten wollte. Er griff Danton an, weil er ein Genussmensch war. Da kommt aus den untersten Schichten der Pariser Bevölkerung, in denen die ungeschminkte Not herrscht, die einzige Antwort, die es auf das Elend gibt. Die Forderung auf ein genussreiches Leben, ein Leben im Wohlstand. Das ist natürlich für die Moralisten aller Zeiten etwas Gesellschafts-, etwas geradezu Anthropologiewidriges. Denn sie wollen die Revolution idealisieren, in ihr die Verwirklichung von moralischen Prinzipien sehen. Sie wollen nicht verstehen, dass die Leute das Leben einfach genießen wollen, statt die Wahrheit zu verwirklichen. Die Pariser Weiber etwa kamen vor allem durch den Hunger zur Revolution, nicht um feministische Prinzipien zu verwirklichen. Hunger ist eine starke politische Motivation. Nicht, dass die Enrager voluminöse Bücher geschrieben hätten. Ihre Literatur besteht im Grunde aus Appellen, aus Pamphleten zum Teil. Es handelt sich eher um die Anklage der bestehenden Verhältnisse als um Theorie, eher um Projekte und Entwürfe für eine andere Zukunft. Doch eines haben sie jedenfalls erreicht. Sie haben die Widersprüchlichkeit des Menschenrechts entschleiert, den formalen Charakter der bürgerlichen Freiheit und Gleichheit klargelegt. Jacques Roux sagt in seinem Manifest der Enrager: Die Freiheit ist ein leeres Gespenst, wenn eine Menschenklasse eine andere verhungern lässt. Die Gleichheit ist ein leeres Gespenst, wenn die Reichen durch das Monopol über Leben und Tod der Armen verfügen. Auch hier findet sich wieder die Teilung in Arm und Reich, aber der Klassenbegriff kommt schon ins Spiel. Eine Menschenklasse lässt die andere verhungern. Die Enrager treibt das gleiche Motiv, das schon andere subversive Denker leitete: die fundamentale Skepsis gegenüber der gesetzlichen Ordnung. Für Roux stand fest, dass die Gesetze einzig und allein von den Reichen für die Reichen gemacht werden. Und die Kritik erscheint hier nicht mehr in Form einer Theorie oder einer Vision, sondern in Form einer politischen Bewegung, das heißt zum geschichtlich ersten Mal konkret, als Aufdeckung des Unterschieds zwischen der formalen Rechtsgleichheit und der materialen ökonomischen Unfreiheit und Ungleichheit. Gegen diese Bewegung gingen die Jakobiner vor, mussten sie vielleicht vorgehen, denn in der Tat galt diese praktische Subversion als Gefährdung der sogenannten Errungenschaften der Französischen Revolution. Der Errungenschaften vor allem jener jakobinischen Verfassung, die die Jakobiner selbst außer Kraft gesetzt hatten. Die Bewegung der Frauen in der Revolution ist etwas weltgeschichtlich völlig Neues. Sie stellt den ersten Versuch einer Bevölkerungsgruppe dar, in eine geschlossene Ordnung einzubrechen. Natürlich, der Gedanke der Gleichberechtigung der Frau war schon im Kreis der Enzyklopädisten vertreten worden. Jetzt aber kommt etwas anderes zu Wege, denn es handelt sich nicht mehr nur um den Gedanken, die Frau sei gleichberechtigt, jetzt stieg die Hälfte des Himmels auf die Straße herab. Die Frauen gehören zu den Subjekten der Französischen Revolution, zu den ausschlaggebenden Subjekten. Viele der großen Demonstrationen waren Frauendemonstrationen. Ein Grund, warum so viele Frauen bei den Sorgulotten marschierten, war, dass im Allgemeinen die Jüngeren demonstrieren und die jungen Männer waren an der Front. Aber die Sorgulotten und die Jakobiner veranstalteten gerade selbst eine Revolution, die keine für sich, sondern eine für die anderen war. Die Petite Bourgeoisie hat die Terreur erfunden und die Revolution gerettet, damit die Großbourgeoisie im Thermidor an die Macht kommen konnte. Und die Frauen? Sie haben die Revolution zwar mitgetragen, aber sie gingen leer aus. Nicht, dass die Frauen einheitlich gewesen wären. Wenn man sagt, die Frauen der Französischen Revolution, die Frauen von Paris, so ist das zwar sehr nützlich, dürfte aber der Realität nicht ganz entsprechen. Die Frauen waren durchaus in sich gespalten, auch in den Unterschichten. Die sogenannten Fischweiber und die Hallenweiber hatten keineswegs die gleichen politischen Absichten. Aber sie verstanden sich in der Tat als Subjekte und marschierten zum Rathaus oder zum Schloss. Innerhalb der Frauenwelt existierte übrigens ein riesiger Gegensatz zwischen den Pariser Weibern, die auf die Straße gingen, und den Damen der Salons, die entweder gemäßigt waren oder konservativ. Die innere Zerrissenheit der Frauenbewegung, die in Gestalt der zwei wohl bedeutendsten Gestalten manifest wird, ist fundamental. Claire Lacombe, die Freundin des Enrager Leclerc, fordert die Hinrichtung der Königin, während Olympe de Gouges eine Deklaration der Frauenrechte verfasst und sie der Königin widmet. Claire Lacombe nimmt teil an der Bewegung der Enrager, mit Olympe de Gouges ist es etwas anderes. Hier meldet sich gewissermaßen die Frauenbewegung zum ersten Mal zu Wort. Ob das schon der Feminismus gewesen sein soll? Auf jeden Fall schreibt Olympe einen Text, in dem die Frau im Mittelpunkt steht, die Deklaration der Frauenrechte. Ein sehr eigentümlicher Text, geschrieben als Gegenstück zur Deklaration der Menschenrechte von 1789. Im Kontrast erscheint das Recht der Frau. Das Recht der Frau auf Eigentum, auf Meinungsfreiheit und so weiter. In vielem ist de Gouges unerbittlicher als das Original. Etwa indem sie, Artikel 9 der Erklärung der Menschenrechte, ein jeder ist unschuldig, solange seine Schuld nicht bewiesen ist, nicht akzeptiert. Bei ihr lautet der Artikel, die Frau muss sofort bestraft werden, wenn man sie für schuldig hält. Diese erstaunliche Gestalt baut sich eine eigene Existenz ganz abseits der Frauenwelt auf, wie sie auf der Straße zu finden war. Insofern ist es zwar richtig, dass die Frauen nicht nur an ihren Hunger gedacht, sondern auch politische Forderungen erhoben haben. Aber diese Forderungen wurden in den jakobinischen Clubs gestellt, völlig abseits von der großen Masse der Frauen. Der Club hieß übrigens Club der republikanischen Revolutionäre. Dass er Club der republikanischen Revolutionärinnen geheißen hätte, ist eine Erfindung der modernen Geschichtsschreibung. Interessant und erstaunlich, Olympe de Gouges war eine Frau, die von Anfang an in der Perspektive der Geschlechtsgleichheit der Frauen argumentierte. Daher auch ihr politisch absurder Versuch, an die Königin zu appellieren. Sie solle sich der Frauenrechte annehmen. De Gouges glaubte, Marie Antoinette sei eine Frau. Marie Antoinette war aber keine Frau, sondern sie war die absolute Monarchie. Mit einer Deklaration der Frauenrechte konnte sie daher weniger als nichts anfangen. Olympe de Gouges stieß auf den Widerstand der Jakobiner, wie die Frauen überhaupt leer ausgingen. Obwohl sie die Revolution mitgetragen hatten, wurden sie vom jakobinisch dominierten Konvent nicht akzeptiert. Als Analphabetin hatte de Gouges einen Sekretär, dem sie alles diktierte. Dass dieser Sekretär im Zuge der Frauenforschung zur Sekretärin geworden ist, muss man wohl hinnehmen. Und diesem Sekretär soll sie eine Zeit lang jeden Tag eine neue Tragödie in die Feder diktiert haben. Übrig geblieben davon ist nur die Deklaration. Bezeichnend für die geschichtliche Wirkungslosigkeit dieser Bewegung ist, dass die Deklaration der Frauenrechte völlig in der Versenkung verschwand und erst im Zuge der Frauenbewegung wieder ans Tageslicht gefördert wurde. Von diesen Frauen ist in den gängigen Handbüchern der politischen Ideen nicht die Rede. Aber ein Trost bleibt. Auch von Morelli und Millier ist im Allgemeinen nicht die Rede. I put a spell on you. Cause you're mine. Do, do, do, do, do, do, do, do. You better stop the things you do. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine. You're mine. In der Französischen Revolution wurde die Subversion zur Revolution. Sie wurde praktisch und sie wälzte um. Mit dem Jahr 1789 beginnt das Zeitalter der Revolutionen. 1789, 1793, 1830, 1848. Die Pariser Kommune bis hin zur Oktoberrevolution und weiter. Was sich dann entwickelt, sind keine subversiven Theorien mehr, sondern Revolutionstheorien. Damit ist die Geschichte der Sache selbst zu Ende. Von nun an bis zum Oktober 1917 steht die Revolution auf der Tagesordnung. Ein Abo der Zeitschrift Kontext 21 kann an folgender Adresse bestellt werden. Kontext 21, Schottengasse 3a-1-4-59, A1010 Wien. Die Internetausgabe befindet sich an der Adresse kontext21.at. Es ist jeweils die lateinische Schreibweise zu beachten, also Kontext mit C und 21 als XXI.